Kundgabe 5789, empfangen durch Bertha Dudde am 14.10.1953. Erklärung notwendig von der Mission Jesu. Es muss euch Menschen Aufschluss gegeben werden in der rechten Weise. Dann werdet ihr auch nicht die Glaubenslehren ablehnen, die euch unterbreitet werden über Jesus Christus als Gottes Sohn und Erlöser der Welt. Das Problem seiner Menschwerdung und seines Todes am Kreuz ist so überaus schwer verständlich, wenn es euch nur als geschichtliche Tatsache hingestellt wird, weil euch dann die Handlungsweise des Menschen Jesus unverständlich ist, weil ihr dann nicht begreifen könnet, was dieser Menschwerdung und dem Sterben am Kreuz zugrunde liegt und ihr dann geneigt seid, eine Mission für die gesamte Menschheit abzustreiten. Wird euch aber die Begründung wahrheitsgemäß gegeben, dann lernet ihr auch das Erlösungswerk Christi verstehen. Und dann stellet ihr euch anders dazu ein als bisher. Dass den Menschen das Wissen darüber fehlt, liegt nicht daran, dass ihnen bisher die Wahrheit vorenthalten worden wäre. Es liegt allein daran, dass die Menschen sich selbst für die Entgegennahme eines solchen Wissens unfähig gemacht haben. Dass sie desto mehr rein weltlich das Leben und Sterben Jesu Christi betrachten, je gleichgültiger sie sind, darüber die Wahrheit zu erfahren. So wie Gott in einem Menschen nur die leiseste Frage darüber ersieht, gibt er ihm auch Aufklärung. Doch selten nur stellt ein Mensch diese Frage und verlangt danach, Aufschluss zu erhalten über den Menschen Jesus, der als Gott anerkannt werden soll. Und doch ist der Glaube daran unbedingt nötig, wenn der Mensch sich auch in den Segen des Erlösungswerkes setzen will. Darum gibt Gott den Menschen eine Aufklärung, die sie wohl annehmen könnten, wenn sie ernstlich strebten nach der Wahrheit. Gott gibt, was die Menschen von selbst nicht mehr verlangen. Er teilet das aus, woran die Menschen Mangel haben. Er vermittelt ihnen ein Wissen, das bei gutem Willen den Menschen Licht geben könnte, das für sie Erkenntnis bedeutet, wenn sie es nur annehmen. Er sucht den Menschen, das Liebewerk Jesu begreiflich zu machen, dass es nicht irdische oder weltliche Beweggründe waren, die den Menschen Jesus so leben und leiden und sterben ließen, sondern eine geistige Ursache seinem Erdenwandel zugrunde lag. Eine unvorstellbare Not von den Seelen der Menschen abzuwenden, die sich auf ewige Zeiten erstreckte und die nur die Liebe eines Menschen beheben konnte. Um die geistige Ursache müssen die Menschen wissen, soll das Erlösungswerk Jesu Christi recht gewertet und die Gnaden dessen angenommen werden. Es müssen die Menschen wissen, dass sie einem unvorstellbar qualvollen Zustand entgegengehen, wenn sie Jesus Christus nicht als Erlöser anerkennen und dann auch nicht zu den Erlösten gehören, für die der Mensch, Jesus Christus am Kreuz, gestorben ist. Sie sollen wissen, dass es nicht gleich ist, ob sie ihn anerkennen oder nicht. Und um ihn anerkennen zu können, sollen sie eingeführt werden in die Wahrheit. Sie sollen recht belehrt werden von Gott selbst, was den Menschensohn bewog, ein übermenschliches Leid auf sich zu nehmen, das mit seinem Sterben am Kreuz endete. Amen.